choćby wieczna chwila. Was groß war, hat sich als klein erwiesen. Czesław Miłosz von Grace Yoon. Als der Tod schon nahe war, dachte der Dichter bei sich, es gab wohl keine Obsession und keine törichte Idee meiner Zeit, in die ich mich nicht Hals über Kopf gestürzt hätte. Man sollte mich in die Wanne setzen und mich so lange bürsten, bis der ganze Schmutz von mir abgewaschen ist. Und doch, gerade durch diesen Schmutz konnte ich ein Dichter des 20. Jahrhunderts sein. Und vielleicht wollte es der Herrgott so, damit ich ihm von Nutzen sei. Das Gedicht Waschtag, gelesen im Jahr 2000 im Literarischen Kolloquium in Berlin. Miłosz hat einmal über sich selbst gesagt, er habe sich nie als politischen Autor empfunden. Er habe immer nur für sich geschrieben, privat, wenn auch zunehmend verbittert. Die einzige Lesung, die ich mit ihm zusammen hatte, war eben in Berlin. Michael Krüger, Schriftsteller und ehemaliger Verleger des Hansa Verlags, bei dem zahlreiche Werke von Miłosz erschienen sind. Er war beglückt, dass so viele Leute gekommen waren. Es war ein überfüllter Saal. Und er saß da, ein mächtiger Mann, ein Mann mit den größten Augenbrauen, die man sich vorstellen kann. Er hörte schwer, ging am Stock, war ein alter Mann, aber freute sich, dass eben so viele junge Leute da waren. Und dann las er unvergesslich ein Gedicht vor, das davon handelt, dass ein alter Mann auf einer Bank sitzt und den jungen Mädchen hinterher guckt, die mit ihren Miniröcken an dieser Bank vorbeigehen. Und fragte ihn Czesław, wie ist dieses Gedicht entstanden? Und dann hat er lange überlegt und kam dann plötzlich mit seiner tiefen, rostigen Stimme zu dem Ergebnis: Well, Michael, I am only a moderate feminist. Und dieses letzte Wort von ihm werde ich immer im Gedächtnis behalten. Miłosz ist für die polnische Poesie deshalb so interessant, weil er derjenige war, der den ganzen Modernismus überlebt hat. When we are talking about history of Polish literature, we got some key persons. In der polnischen Literaturgeschichte gibt es einige Schlüsselfiguren. Jan Koranowski im 16. Jahrhundert, Adam Mickiewicz im 19. und dann eben Czesław Miłosz im 20. Jahrhundert. Er wurde 1911 in einer recht provinziellen Gegend in Litauen, in der Nähe von Vilnius, geboren. Andrzej Franaszek, Literaturkritiker und Biograf von Czesław Miłosz. Miłosz always kind of stressed his attachment to the lands of. Miłosz hat immer wieder seine Verbundenheit mit dem Land seiner Kindheit betont, dem Großherzogtum Litauen, das eine Art von Union mit Polen bildete. Genau genommen hatte die ganze Dynastie der polnischen Könige ihren Ursprung in Litauen. Er studierte in Vilnius. Vilnius war sein Bezugspunkt. He studied in Vilno. Vilno was his point of reference. Renata Gorczyńska, Journalistin und Autorin. He witnessed most probably all important. Miłosz hat die wichtigsten politischen und historischen Veränderungen seines Jahrhunderts miterlebt. Vom Ersten Weltkrieg über das Ende der Zarenära bis hin zum Zerfall des Russischen Reichs. Die Unabhängigkeit der kleineren osteuropäischen Staaten, den Beginn der Russischen Revolution. Dann die 20 Jahre des unabhängigen Polen. Und hier war er nicht nur Zeuge, sondern auch Bestandteil des politischen Lebens. Solange er lebte, war er gegen den rechten Flügel der politischen Szene. Er war gegen Antisemitismus. Das war ihm sehr wichtig. He was definitely against Antisemitism. What was important for him. Ich möchte ein Gedicht vorlesen, das in viele Sprachen übersetzt worden ist. Es heißt Campo di Fiori. Es ist ein Gedicht über den Aufstand im Warschauer Ghetto und ein gewisser Akt der Solidarität mit den im Ghetto sterbenden Menschen. Wie ich weiß, bedeutete dieses Gedicht auch für diejenigen, die überlebt hatten und danach irgendwo in der Nähe von Warschau waren, sehr viel. Es wurde in Handschriften weitergereicht. Gut, ich lese. Campo de Fiori. In Rom auf dem Campo di Fiori, Körbe, Oliven, Zitronen. Wein fließt über das Pflaster zwischen den Blumenresten. Rosige Früchte des Meeres schütten die Händler auf Tische. Bündel von dunklen Trauben fallen auf Pfirsichdaunen. Auf diesem selben Marktplatz verbrannte Giordano Bruno. Das Feuer, geschürt vom Henker, wärmte die Neugier der Gaffer. Und kaum war die Flamme erloschen, füllten sich gleich die Tavernen. Körbe, Oliven, Zitronen trugen die Händler auf Köpfen. Ich dachte an Campo di Fiori in Warschau an einem Abend im Frühling, vor Karussellen bei Klängen lustiger Lieder. Der Schlager dämpfte die Salven hinter der Mauer des Ghettos und Paare flogen nach oben, hinauf in den heiteren Himmel. Der Wind trieb zuweilen schwarze Drachen von brennenden Häusern. Die Schaukelnden fingen die Flocken im Fluge aus ihren Gondeln. Der Wind von den brennenden Häusern blies in die Kleider der Mädchen. Die fröhliche Menge lachte am schönen Warschauer Sonntag. Vielleicht wird jemand hier folgern, das Volk von Rom oder Warschau handle, lache und liebe vorbei an den Scheiterhaufen. Ein anderer vielleicht die Kunde von der Vergänglichkeit dessen empfangen, was schon vergessen, bevor die Flamme verglüht war. Ich aber dachte damals an das Alleinsein der Opfer, daran, dass als Giordano den Scheiterhaufen bestiegen, er keine einzige Silbe, menschliche Silbe gefunden, von jener Menschheit, die weiterlebte, Abschied zu nehmen. Schon liefen sie, Wein zu trinken, Seesterne zu verkaufen, Körbe, Oliven, Zitronen mit lustigem Lärmen zu tragen. Und schon war er ihnen so fern, als wären Jahrzehnte vergangen, als hätten sie niemals gewartet auf seinen Abflug im Feuer. Auch diese Opfer sind einsam. Sie sind von der Welt vergessen. Und fremd ist uns ihre Sprache, als kam sie vom anderen Planeten, bis alles dann zu Legende erkaltet und später nach Jahren auf neuem Campo di Fiori ein Dichterwort aufruft zum Aufruhr. Na novem Campo di Fiori, bunzuzneci slovo poeta. Seit dieses Gedicht von Czesław Miłosz 1943 geschrieben wurde, angesichts des Aufstandes von Juden im Warschauer Ghetto, 4 Jahrhunderte nach dem geistigen Aufstand Giordano Brunos und dessen Tod im Feuer der Inquisition, tobt in Polen eine teils verdeckt, teils offen geführte Auseinandersetzung. Dabei geht es um Deutungshoheit in der polnischen Nationalgeschichte, um unabhängiges Denken und um das unumstößliche Recht auf Selbstbehauptung. Schlichtere Gemüter leugnen einfach die Existenz des Rummelplatzes auf dem Kraschinski-Platz vor den Ghettomauern zu einer Zeit, da jüdisches Pessach und katholische Karwoche, Alltag und Aufstand sich zeitlich kreuzten. Das Karussell sei des Dichters Erfindung. Es habe niemals und schon gar nicht zu jener Zeit und überhaupt nicht an diesem Ort gestanden. Das zu behaupten, beschmutze das polnische Nest, tönen andere. Vor allem geht, den einen wie den anderen, des Dichters Vision gegen den Strich, dass Menschen sich wieder und wieder gegen klerikale Dogmen, gegen menschenfeindliche und menschheitsfeindliche Zustände auflehnen. Der Dichter, er lebte zu jener Zeit in Warschau und hat am Widerstand teilgenommen, hat das Karussell gesehen. Haben es auch andere gesehen? Aus dem Nachwort zu Campo di Fiori von Gerd Kaiser, Edition Bodoni, Berlin 2008. Als Polen 1945 von der sowjetischen Armee befreit wurde, gehörte Miłosz zu den nicht wenigen polnischen Intellektuellen, die von Euphorie nichts wissen wollten und die zur Begeisterung nicht fähig waren, die es aber andererseits für falsch hielten, ihre Mitarbeiter am Wiederaufbau des zerstörten Landes zu verweigern. Czesław Miłosz trat schon 1945 ins Außenministerium ein. In den folgenden Jahren war er Kulturattaché in Washington und dann erster Sekretär der polnischen Botschaft in Paris. Dem Kommunismus gegenüber blieb er zurückhaltend und skeptisch. 1951 tauchte sein Name in allen westlichen Zeitungen auf. Er wurde plötzlich berühmt, wenn auch nur für kurze Zeit. Er hatte sich entschlossen, mit dem Kommunismus zu brechen. Er hatte, wie es damals in den Meldungen hieß, die Freiheit gewählt. Marcel Reich-Ranicki, 2008 in der FAZ. And when the situation became clear, namely that there was absolutely no hope of. Als es klar wurde, dass absolut keine Hoffnung mehr bestand, dass Polen eine demokratischere Version der Sowjetunion werden könne, brach für ihn alles zusammen. Er flüchtete aus der Hintertür der Botschaft in Paris. Man suchte nach ihm. Zu diesem Zeitpunkt schrieb er Verführtes Denken, das meiner Ansicht nach eine sehr nachsichtige Analyse der Art und Weise ist, in der polnische Intellektuelle sich an das Regime anpassten oder nicht. Man hat gesagt, dass er zu verständnisvoll war. Tony Miłosz, Sohn von Czesław Miłosz, Informatiker und Komponist. And yet, to the people who were running the show in Poland, it was clear that it wasn't exactly an endorsement. Den Regierenden in Polen war klar, dass das nicht gerade eine Befürwortung ihrer Politik war, und sie strichen ihn von der Liste. Er war ein anerkannter Dichter zu diesem Zeitpunkt. Das war er schon vor dem Krieg gewesen. Und nun, 1951, ließen sie ihn verschwinden. Sie nahmen die Enzyklopädien aus den Bibliotheken und druckten die Seiten neu. Und so verschwand er. Miłosz lieferte hier zum einen eine Analyse der Verführungsversuche und Polizeiaktionen, die der Stalinismus gegenüber Schriftstellern anwandte, und zum anderen eine Analyse des Geistes im 20. Jahrhundert, der nach dem Ende der alten Religionen einen neuen, gefährlichen Glauben suchte. Miłosz verwendete Pseudonyme, aber es war leicht zu erraten, dass er über Autoren schrieb, die er kannte. Letztlich aber schrieb er über sich selbst. Verführtes Denken steht in der Tradition der Bekenntnisse des heiligen Augustinus. Es ist das Buch eines Sünders, der sich von der Sünde freimachen will. Nur Miłosz, streitlustig und linksorientiert, wie er seinem Wesen nach war, konnte sich nicht mit dem Kapitalismus anfreunden. Zwar verwarf er damals entschieden den Stalinismus, aber auch der demokratische Westen der 50er Jahre war für den polnischen Dichter gewiss weit weniger attraktiv als das Christentum für den jungen Augustinus. Adam Zagajewski, 2011 in der Neuen Zürcher Zeitung. Das Lied vom Weltende. Wiersz piosenka o końcu świata był napisany w Warszawie. Am Tag des Weltendes summt um die Kapuzinerkresse eine Biene. Flickt der Fischer das goldene Netz. Springen im Meer die fröhlichen Delfine. Junge Sperlinge krallen sich an der Rinne fest. Und die Haut der Schlange ist goldene, wie sich das gehört. Am Tag des Weltendes gehen Frauen unter Sonnenschirmen übers Feld. Schläft der Säufer am Rasenrand ein. Rufen Gemüsehändler auf der Straße. Mit den gelben Segeln inselwärts ist bestellt. Der Klang der Geige hängt in der Luft. Und die Sternennacht fliegt vorbei. Und die auf Blitze und Donnerschlag gewartet haben, sind enttäuscht. Und die auf Zeichen und Posaunen der Erzengel gewartet haben, begreifen nicht, dass es bereits geschieht. Solange sich Sonne und Mond oben drehen, solange die Hummel die Rose befliegt, solange rosige Kinder geboren werden, glaubt niemand, dass es bereits geschieht. Nur der grauhaarige Greis, der ein Prophet sein könnte, doch er ist keiner, denn er hat anderes zu tun, sagt beim Anbinden der Tomaten, es gibt kein anderes Ende. Es gibt kein anderes Ende. Ich kannte sein Werk sehr gut. Vor allen Dingen sind wir ja in Berlin aufgewachsen mit seinen politischen Schriften, die für uns eine große Rolle spielten. Berlin war geteilt, die Mauer war um die Stadt herum gebaut worden. Wir hatten sozusagen von Grund auf die Erfahrung gemacht, die er schon kurz nach dem Krieg gemacht hatte und dann in vielen politischen Essays dargestellt hat, dass die Kommunistische Partei nicht in der Lage sein wird, im Sinne der Toleranz und im Sinne der Demokratie moderne Staaten hervorzubringen. Und ich hatte natürlich seine Gedichte gelesen, die in der Übersetzung von Karl De Dezius bekannt waren. Er war Professor in Berkeley. Und da ich durch die Freundschaft mit De Dezius mich ziemlich gut in der polnischen Poesie auskannte, und nicht nur in der Poesie, in der polnischen Literatur, weil die polnische Literatur eben Glück gehabt hatte im Nachkriegsdeutschland, dass sie weitgehend vollständig in ihren besten Autoren übersetzt worden war, so war er ganz erstaunt, weil er das nicht in dem Umfang für möglich hielt. Vor allen Dingen diese Gedichte aus dem Weltende, aus diesem ersten in Deutschland publizierten Buch, waren für uns eben doch große, bedeutende Gedichte. Und man muss ja immer bedenken, dass er in Polen in der Zeit nicht besonders eine persona grata war, sondern doch sehr heftig angegriffen wurde. It was the time when Miłosz's work was completely banned. Es war zu der Zeit, als Miłosz' Werke in Polen komplett verboten waren. Also gab es auch keine Forschung über seine Arbeit. Die amerikanischen Intellektuellen begannen sich für ihn zu interessieren, da einige seiner Bücher ins Englische übersetzt wurden, darunter Gedichtbände, Essaysammlungen und seine Geschichte der polnischen Literatur. Er war einer kleineren Gruppe von Menschen bekannt und man nannte ihn den Dichter der Dichter, denn seine wahren Anhänger waren andere Dichter in Amerika. Which means that his true followers were other poets in America. Was groß war. Was groß war, hat sich als klein erwiesen. Reiche verblassten wie verschneites Kupfer. Was niederschlug, schlägt niemals wieder nieder. Himmlisches Erden rotieren und leuchten. Am Ufer des Flusses, ausgestreckt im Grase wie früher. Früher lasse ich Boote aus Rinde fahren. Ich habe das Glück, Czesław Miłosz fast 30 Jahre lang gekannt zu haben. Adam Michnik, polnischer Essayist und Chefredakteur der Gazeta Wyborcza anlässlich seines Todes im Jahr 2004. Ich traf ihn das erste Mal im Herbst 1976 in Paris. Und natürlich kannte ich seine Gedichte und Essays. Als 15-Jähriger habe ich öfter mal die Schule geschwänzt und bin in die Nationalbibliothek gegangen, um seine Bücher zu lesen. Dem habe ich so vieles zu verdanken. Wenn ich mich ab und zu frage, was ich beim jüngsten Gericht zu meinen Gunsten vorbringen könnte, denke ich daran, dass ich zu der kleinen Gruppe von Menschen gehöre, die Miłosz's Arbeiten in dem illegalen, unabhängigen Verlag Nova veröffentlichten. Als der Dichter dann später mit dem Nobelpreis geehrt wurde, konnten wir voller Stolz sagen, dass wir seine nationalen Verleger waren. Aber damals, 1976 in Paris, hätte sich niemand träumen lassen, dass Miłosz einmal einen Nobelpreis bekommen würde. Ich lernte ihn durch Jerzy Giedroyc und Sigmund Herz von der Redaktion der polnischen Exilzeitschrift Kultura kennen und er beehrte mich mit einer Einladung zum Abendessen. Wir verabredeten uns im Quartier Latin, wo Miłosz lange nach dem Restaurant suchte. Er schaute umher, verlief sich ständig, endlich fand er es. Es war ein kleiner, gemütlicher, bulgarischer Pub. Wir setzten uns, Miłosz bestellte Wein und sagte, genau hierher wollte ich Sie führen. Zu Beginn der 50er Jahre bin ich jeden Tag hier gewesen. Und jeden Tag dachte ich daran, mir das Leben zu nehmen. Unser Gespräch war lang und faszinierend. Irgendwann, so ungefähr nach der dritten Flasche Wein, begann ich, ohne allzu viel Gestottere, seine Gedichte aus dem Gedächtnis aufzusagen. Ich kannte recht viele. Und dann sah ich, zu meiner Überraschung, dass Miłosz Tränen über das Gesicht liefen. Ich hielt erstaunt inne und hörte den Dichter mit bewegter Stimme sagen, »Ich wusste nicht, dass junge Menschen in Polen meine Gedichte kennen und auswendig können. Ich dachte, ich wäre verdammt worden. Er sagte das aus gutem Grund, denn seine Werke waren schonungslos konfisziert worden, als hätten die Kommunisten beweisen müssen, dass ihre Rache ewig währt. My editor-in-chief was a very ambitious person. And he wanted me to write a book. Mein Chefredakteur wollte, dass ich ein Buch über einen berühmten polnischen Emigranten schreibe. Und meine Wahl fiel auf Czesław Miłosz. Das war damals in den späten 70ern. Er war seit 1960 Professor an der University of California in Berkeley. Ich schrieb ihm und bat ihn um ein ausführliches Interview für mein Buch. Irgendwann stimmte er zu. Also reiste ich im November 1979 nach Berkeley, um ihn zu interviewen. Es stellte sich als schwierig heraus, über seine Bücher zu sprechen, ohne dabei seine Biografie anzurühren. Als ich dann an der Niederschrift saß, stellte ich fest, dass ich immer noch nicht genug Material für mein Buch hatte. Also besuchte ich ihn ein zweites Mal, Ende September 1980. Dieses Mal war er viel offener und herzlicher. Er stand dem ganzen Projekt nicht mehr so skeptisch gegenüber und am Ende unserer Gespräche sagte er mir: Wissen Sie was? Ich bin in der engeren Auswahl für den Literaturnobelpreis. He told me, you know, I'm shortlisted for the Nobel Prize in Literature. And I said to myself, oh God, you know, an emigre writer and poet. Und ich dachte mir: Oh Gott, ein emigrierter Dichter und Schriftsteller hat keine sehr großen Chancen. Ich flog zurück nach New York und ein paar Tage später schaltete ich den Fernseher ein und da war er, als Nobelpreisgewinner. Das war ein ganz schöner Schock und machte mir richtig Angst. Plötzlich bekam das Ganze eine völlig andere Dimension. Ich rief ihn an, um ihm zu gratulieren. Er war schrecklich erschöpft wegen der ganzen Reporter und all der Menschen, die ihn anriefen. Und er sagte mir: Hören Sie, ich komme mit all dem nicht zurecht. I really was very frightened because of it. All of a sudden the whole perspective changed. Erst nach der Verleihung des Literaturnobelpreises im Jahr 1980 erlaubte die polnische Führung den staatlichen Verlagen wieder, seine Werke zu drucken. Die ersten 200.000 Exemplare waren in wenigen Stunden ausverkauft. Die Leute standen Schlange vor den Geschäften. Nachdem er den Nobelpreis bekommen hatte, nahm man ihn von der Liste der unerwünschten Personen und es war ihm möglich, nach Polen zu kommen und dort offiziell veröffentlicht zu werden. Nicht nur auf kopierten Blättern, die im Unterboden von Autos oder anderswo versteckt waren. It was actually I who offered him to become his secretary, to go back to Berkeley. Ich bot ihm an, seine Sekretärin zu werden, zurück nach Berkeley zu kommen und ihn in dieser schwierigen Phase seines Lebens zu unterstützen. Und so fand ich mich einige Wochen später erneut in Berkeley. Miłosz und seine Frau überließen mir das sogenannte Gärtnerhaus ihres Anwesens in Berkeley High. So begann ich also, als seine Sekretärin zu arbeiten. Zuerst hatte ich nicht einmal ein Telefon, da es keine freie Leitung gab. Aber irgendwann hat es doch geklappt. Das war sozusagen die zweite Phase. So that was a very special event. He was still in Berkeley and I was in New York working as his secretary. So ich lebte für ein Jahr in Berkeley und dann musste ich zurück nach New York. Er war also in Berkeley und ich arbeitete von New York aus als seine Sekretärin. Ich bekam fast jeden Tag seine Korrespondenz und beantwortete die meisten seiner Briefe. Und manchmal begleitete ich ihn auf seinen Reisen. Then it was very fortunate that Robert Haas became interested in his poetry and es war ein glücklicher Umstand, dass Robert Haas sich für seine Lyrik interessierte. Und er wurde der nächste Helfer bei den Übersetzungen. Er war viele Jahre damit beschäftigt. Bauppas war selbst ein angesehener Dichter und Mitglied der amerikanischen Akademiker- und Dichtergemeinschaft. Er war der Poet Laureate, der offizielle Staatsdichter der USA. Das allein war sehr hilfreich, um die Lyrik meines Vaters in den USA zugänglicher zu machen und zu verbreiten. Making my father's poetry more accessible and more available in the United States. Er brauchte nicht mehr wie viele andere nochmal, dass die sozusagen alle Wechselbäder der Moderne durchlaufen, weil er eben als ein freier Dichter in einer freien Welt saß und darauf keine Rücksicht nehmen musste. Und deshalb konnte dieses Werk in seinem unendlichen Umfang so schön wachsen. Flüsse. Mit verschiedenen Namen rühmte ich euch nur, Flüsse. Ihr seid der Honig und die Liebe und der Tod und der Tanz. Vom Quell in geheimen Grotten, der zwischen bemoosten Steinen sprudelt, wo eine Göttin aus ihren Krügen lebendiges Wasser spendet, von hellen Brunnen auf Rasen, worunter Rinnsale murmeln, beginnt euer Lauf und mein Lauf, Begeisterung und Vergehen. Das Gesicht zur Sonne, nackt, selten mit dem Ruder steuernd, und vorbei huschten Eichenwälder, Wiesen, der Föhrenurwald. Nahe jeder Kehre öffnete sich vor mir ein Land der Verheißung. Rauch der Dörfer, schläfrige Herden, fliegende Strandschwalben, Sandrutsch. Langsam, Schritt für Schritt, trat ich in eure Wasser. Und die Strömung um die Knie trug mich schweigend, bis ich mich ihr anvertraute und sie mich trug und ich schwamm durch den großen, gespiegelten Himmel des triumphierenden Mittags. Auch beim Anbruch der Sommernacht war ich an euren Ufern, wenn der Vollmond aufsteigt und Lippen andächtig zueinander finden. Wie damals höre ich es in mir, das Rauschen der Anlegestelle, das mich lockt, umarmt und besänftigt. Mit dem Geläut aller Glocken der versunkenen Städte verschwinden wir. Die Vergessenen, von Botschaften früherer Geschlechter gegrüßt, und euer ständiges Drängen treibt weiter und immer weiter. Was war und was ist, gibt es nicht. Nur der ewige Augenblick dauert. Wir haben uns dann mehrere Male wieder getroffen, vor allem in New York, zusammen mit Josef Brodsky, der ja Teile von Miosch ins Russische übersetzt hatte. Und bei anderer Gelegenheit, zum Beispiel bei einer Feier zu Ehren des verstorbenen Witold Gombrowicz. Und nach und nach habe ich dann auch einige seiner Bücher ins Deutsche übersetzen lassen. So unter anderem eben seine poetologischen Vorlesungen, die er in Harvard gehalten hat. Das Zeugnis der Poesie. Und später dann auch seine kurzen Prosastücke und weitere Gedichte. Und zum Abschluss eben dieser Serie von Büchern ist im letzten Jahr diese Auswahl in der Edition Akzente erschienen mit einem Nachwort von Adam Zagajewski, der zum Schluss des Lebens von Miosch zusammen mit ihm in Krakau gelebt hat. I worked with Czesław Miłosz 8 years. Ich habe 8 Jahre mit Czesław Miłosz zusammengearbeitet, von 1996 an bis zu seinem letzten Lebensmonat in Krakau. Agnieszka Kuszynska, die persönliche Sekretärin von Czesław Miłosz. I have to forget that I work with Nobel laureate because that was paralyzing. You work with a man. Ich musste ausblenden, dass ich mit einem Nobelpreisträger zusammen war. Das wäre sonst lähmend gewesen. Du arbeitest mit einem Menschen, der wütend ist, der müde ist, der hungrig ist, der wach ist, der verzweifelt ist, der arbeiten will. Es ist fantastisch, Zeuge dieses kreativen Prozesses gewesen zu sein. Ich schrieb immer mit. Czesław Miłosz hat alles diktiert. Also Briefe auf Polnisch, auf Englisch, Korrespondenz, Entwürfe, Gedichte und Essays. Die vertraulichste Arbeit war die Poesie, das Diktieren von Gedichten. Sie sehen also, es war keine leichte Arbeit. Ich glaube auch, in dieser Situation war es hilfreich, dass wir ein Mann und eine Frau waren. Aber wissen Sie, wie kann man so lange zusammenarbeiten? Nein, es war wirklich fantastisch. Day after day doing the same thing. It was fantastic, really. When I got to know him, I was 25. I read many of his books. Als ich ihn kennenlernte, war ich so um die 25. Ich hatte viele seiner Bücher gelesen und mir wurde klar, dass er der wichtigste polnische Dichter des letzten Jahrhunderts war. Er kannte T.S. Eliot, Albert Einstein, Thomas Merton, Joseph Brodsky, den polnischen Papst, Simone Weil, alle, die im 20. Jahrhundert von Bedeutung waren. Everybody was important in the century. Ich hatte also ganz schön Angst, wenn ich zu seiner Wohnung in der Bokuslawski-Straße ging. Manchmal hoffte ich tatsächlich, dass er die Klingel nicht hören würde und ich wieder gehen könnte. Aber das war nie der Fall. Er hörte mich oder seine Frau öffnete mir. Und es gab keine Möglichkeit zum Smalltalk mit Miłosz. Er hasste Smalltalk und er erzählte, dass ihn, wenn er in Berkeley auf Gartenpartys eingeladen war, diese Art von intellektuellem Geplauder so langweilte, dass er sich betrank. Leszek Kołakowski, der Miłosz in den 60er Jahren in Berkeley kennenlernte, schrieb, dass sich ihre Gespräche üblicherweise um Gott, die Ewigkeit, die unsterbliche Seele, Jesus und den Teufel und so weiter drehten. Ich war nicht so gut darauf vorbereitet, mit Miłosz über diese Themen zu sprechen, aber er fragte immer nach dem, was ihm wichtig war. Lyrik, neue Dichter, Artikel, Essays. Mr. Andrzej, did you read this article? What do you think about it? Herr Andrzej, haben Sie diesen Artikel gelesen? Was halten Sie davon? Oder vielleicht, warum haben Sie dieses Stück veröffentlicht? Es war immer eine Art Prüfung und man versuchte, sie mehr oder weniger erfolgreich zu bestehen. More or less successfully. That was Czesław Miłosz. He had 93 years when he died. Czesław Miłosz war 93 Jahre alt, als er starb. Aber in seinen letzten Jahren, vielleicht weil er im Inneren so jung geblieben war und wegen seiner unerschöpflichen Neugierde, auch in Bezug auf das moderne Leben, entdeckte er das Internet und zwang mich, jede noch so kleine Information nachzuprüfen und zu recherchieren. Und er begann, E-Mails zu schreiben, um mehr Briefverkehr in einer kürzeren Zeit zu bewältigen. Er korrespondierte mit Hunderten von Leuten. Für mich war das recht ermüdend, obwohl ich über 50 Jahre jünger war. Aber es musste sein, denn wenn jemand sich an Czesław wandte, dann mussten wir ihm antworten. Er sagte manchmal, weißt du, Agnieszka, ich glaube, es gibt zu viel Czesław Miłosz in Polen und in der polnischen Literatur. You know, Pani Agnieszka, I think that there is too much Czesław Miłosz in Poland, in Polish literature. Einer der für ihn wichtigsten Menschen war sein Onkel Oskar Miłosz, ein französischer Dichter und Mystiker. Czesław Miłosz traf den Onkel 1931 in Paris. And there is a long poem. Es gibt ein langes Gedicht, ein spätes Czesław Miłosz-Gedicht mit dem Titel Der Lehrling, das dem mystischen Dichter Oskar Miłosz gewidmet ist. Die ganze Beschaffenheit der Welt war meinem Herzen fremd. Wie die Albigenser sehnte ich mich nach Befreiung. Aber eine schützende Liebe leitete mich an und ich lernte, dankbar zu sein. Dagmar. So wenig. Ich habe so wenig gesagt. Die Tage sind kurz. Kurz sind die Tage, die Nächte, die Jahre. Ich habe so wenig gesagt. Ich kam nicht dazu. Mein Herz ist matt von Entzücken, Verzweiflung, Eifer, Hoffnung. Leviathans Maul klappte über mir zu. Ich lag entblößt am Ufer der menschenleeren Inseln. Zum Abgrund riss mich hinab der weiße Walfisch der Welt. Und nun weiß ich nicht mehr, was Wahrheit gewesen ist. Ich schrieb einmal ein Stück für ein Schweizer Festival, auf dem ein Gedicht unseres Verwandten Oskar Miłosz zu hören sein sollte, der ja ein französischer Autor war. Ich komponierte ein elektronisches Stück und las es dazu. Mein Vater mochte dieses Stück. Also sagte ich zu ihm, lass uns einige deiner Lesungen aufnehmen, sodass ich das digital zur Verfügung habe. Nach seinem Tod kam ich auf das Projekt zurück. Wenn man das Metronom auf das richtige Tempo einstellte, folgte es perfekt seinem Leserhythmus. Ich musste also nur die Tracks hintereinander abspielen und alles fügte sich. Es ist schon komisch, dass es unter die Top 30 in den polnischen Radiocharts kam. Es gab viele Nachfragen zu dem Gedicht und die Taxifahrer, die den ganzen Tag das Radio laufen haben, hörten es viele Male. Sie wollten dann über Musik und Dichtung reden und das war großartig. Dass viele, die sonst nie seine Gedichte gelesen hätten, plötzlich Zugang dazu hatten und darüber sprechen wollten. Das hat mich sehr gefreut. When Czesław Miłosz came to Krakow, he was very proud and happy that he could be a host. Als Czesław Miłosz nach Krakau kam, war er sehr stolz und glücklich, dass er als Gastgeber endlich seine Freunde aus aller Welt nach Krakau einladen konnte. Einige von ihnen waren lange Jahre in Polen verboten. Józef Brodsky, Stanislaw Barańczak oder Tomasz Węzłowa, ein litauischer Dichter, der im Exil in den USA lebte. Miłosz war für sie eine Art Meister. Sie schätzten ihn sehr. Und Brodsky nannte ihn Pan Czesław. Das ist eine russische Formulierung. Sie nennen die polnischen Adeligen Pan. Es war also ein Ausdruck seiner Bewunderung. Jerzy Ilk, Hauptherausgeber des Znak Buchverlags in Krakau. And Czesław told me the story and was laughing because he said. Czesław erzählte mir lachend folgende Geschichte. Ich hatte Josef angerufen und gesagt, Josef, du musst nach Krakau kommen. Wir machen eine gemeinsame Lesung. Und Brodsky sagte, natürlich werde ich kommen, Pan Czesław. Aber er fragte auch, wer wird das bezahlen? Who will pay for that? And Czesław said, you will pay. Und Czesław sagte, du wirst das bezahlen. Und das tat Brodsky auch und kam nach Krakau. Es war schon unglaublich für uns, dass wir zwei solchen Giganten zuhören durften. Und die Aula der Jagiellonen-Universität war überfüllt. Es war ein richtiges Lyrikfest. Es ist schwer zu glauben, dass es schon 10 Jahre her ist, dass er von uns gegangen ist. Als ein Herausgeber und Freund tue ich mein Bestes, um die Erinnerung an ihn aufrechtzuhalten und seine Bücher zu verlegen. Und so wie die verschiedenen Generationen seit jeher diskutieren oder streiten, wurde Miłosz natürlich manchmal auch von den jüngeren Dichtern angegriffen oder von Leuten des rechten Flügels. Sie konnten seine Offenheit und multikulturelle Haltung nicht akzeptieren. Aber er hat die jungen Dichter auch beeinflusst und ist heute noch eine Quelle der Inspiration. Und er hinterließ uns seine gesamte Bibliothek. Wir können den Rest unseres Lebens damit verbringen, seine Bücher zu lesen und Inspiration in seinen Gedanken und in seinen wunderbaren Gedichten finden. Für Allen Ginsberg. Allen, du guter Mensch, du großer Dichter eines mörderischen Jahrhunderts. Du, der du trotzig den Wahnsinn verteidigt hast, bist zur Vernunft gekommen. Dir gestehe ich, mein Leben war nicht so, wie ich wollte. Ich lebte im Amerika eines Molochs, kurzhaarig und rasiert, mit Krawatte, Bourbon trinkend vor dem Fernsehapparat jeden Abend. Die teuflischen Gnome der Begierde in mir schlugen Purzelbäume. Ich war mir ihrer bewusst und zuckte die Achseln. Das wird vorbeigehen, zusammen mit dem Leben. Auch so kann die Schule der Visionen sein ohne die Drogen und das abgeschnittene Ohr von Van Gogh, ohne die Bruderschaft der besten Geister hinter Krankenhausgittern. Ich beneide dich um den Mut zur absoluten Herausforderung, zu flammenden Worten, zum wüsten Fluch des Propheten. I defined myself as a square. Ich bezeichnete mich selber als einen Spießer und Ginsberg sagte, nun, du bist weit weniger spießig, als du zu sein vorgibst. Es gibt in Amerika eben Ausgaben seiner gesammelten Gedichte, 1000 Seiten. Es gibt die gesammelten Essays, nochmal 2000 Seiten. Es gibt so eine sehr schöne Literaturgeschichte der polnischen Literatur. Es gibt die politischen Bücher und eben diese bewegenden Kindheitserinnerungen, das Tal der Issa und andere, sodass sein Werk jetzt sozusagen auf der ganzen Welt vorrätig ist und gelesen werden kann. Aus dieser riesigen Menge von Material werden wahrscheinlich nach dem Ende des Kalten Krieges eben vor allen Dingen die Gedichte übrig bleiben. Die Gedichte, die eben mühelos die großen philosophischen Fragen mit den Fragen des Alltagslebens, mit der Beobachtung, mit dem Thema der Hinfälligkeit und dem Tod, doch eine große Spannweite der modernen Poesie abschreiten. Miłosz stammt aus einer Familie polnischen Landadels. Er wurde im Jahr 1911 in Szczetniaj geboren, in einer Region, die heute zu Litauen gehört und im vergangenen Jahrhundert zeitweise unabhängig, die längste Zeit jedoch von Polen besetzt oder Teil der Sowjetunion gewesen ist. Auch wenn er Polen im Jahr 1951 verließ und dann lange in Berkeley lehrte, schrieb er Zeit seines Lebens auf Polnisch. Meine treue Sprache. Du warst mir das Vaterland, weil es mir fehlte, heißt es in einem seiner Gedichte. Czesław Miłosz was a man full of contradictions. Czesław Miłosz war ein Mann voller Widersprüche. Er suchte nach seiner spirituellen Identität und stellte sich vielen sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Vorstellungen. Aus diesem Grund ist es nicht einfach, seine Lyrik oder sein Denken zu definieren oder mit einem Label zu versehen. Wenn er sagte, ich war getrieben, weil ich wie die anderen sein wollte, ich hatte Angst vor dem, was in mir weiß und unschuldig war, war ihm bewusst, dass jemand anderes in ihm steckte und dass seine Gedichte ihm von Dämonen diktiert wurden. Daran glaubte er. Dass es nicht wirklich er selbst war, der diese Gedichte schrieb. Er sah sich als eine Art Medium und er wusste auch um die dunklen Seiten seiner Seele. Und manchmal machte ihm das sogar Angst. Ich glaube, diese mönchshafte Disziplin, mit der er jeden Tag seine Arbeit verrichtete, war eine Art Schutz gegen die dunklen Mächte in seinem Innern, von denen er glaubte, dass sie ihm gefährlich werden könnten. Czesław would write over 70 years. Half of these years he spent abroad. Czesław hat 70 Jahre lang geschrieben. Die Hälfte dieser Zeit verbrachte er im Ausland, aber sein Leben lang schrieb er auf Polnisch. Er liebte seinen Watermans-Füller und benutzte nur schwarz-blaue Tinte. Er schrieb in sein Notizbuch und einige Tage oder Wochen später tippte er das Ganze in seinen Computer. Nach einigen Tagen, manchmal auch Wochen, las er die erste Version laut vor und entschied dann, ob das Gedicht fertig war oder nicht. War das nicht der Fall, machte er weitere Korrekturen. Und dann tippte ich diese Versionen, also die zweiten, dritten, fünften Versionen eines Gedichts. Und wissen Sie, das war eben der Abstand. Ich denke, in dieser enorm hektischen Welt, in der wir leben, fehlt uns das Bewusstsein für die Rolle, die eine solche Distanz im kreativen Prozess spielt. Und Czesław Miłosz' Lieblingssatz, übernommen von Simone Weil, einer seiner liebsten Schriftstellerinnen, war: Distanz ist die Seele der Schönheit. Das ist das Wichtigste für einen Schriftsteller oder Dichter. Man muss auf das warten, von dem man denkt, dass es einem seine Dämonen sagen wollen, und dann muss man an seiner inneren Stimme arbeiten. Ich meine, den Inhalt und die Form, die sind immer noch gültig. I mean the contents and the form. It's still valid. The Land of Ulro is one of the most important essayist book. Das Land Ulro, das in einer sehr schwierigen Zeit seines Lebens entstand, ist eine der wichtigsten Essay-Sammlungen von Czesław Miłosz. Es geriet komplett in Vergessenheit, ist aber sein persönlichstes Werk. Das Buch erschien Ende der 70er Jahre in Paris. Jerzy Giedroyc gab es heraus. Der Begriff Ulro selbst stammt von William Blake. Nach Blake ist Ulro nämlich eine Geisteswüste. Es ist die moderne Welt nach der industriellen Revolution, in der die Menschen aufgehört haben, an Gott zu glauben. Wenn man aber an Miłoszs Biografie denkt, dann wird offensichtlich, dass das Land Ulro auf der Oberfläche dieses philosophische, ideologische Motiv hat. Aber wir spüren, dass es auch die Verbitterung des einsamen Dichterimmigranten beinhaltet. Dass es eigentlich zweierlei Land Ulro gibt. Das eine ist jenes philosophische, ausgelehrte Büchern und Reflexionen. Und das zweite, dieses Persönliche, Miłoszs Einsamkeit in Kalifornien. Die Einsamkeit des Dichters, der wusste, dass er groß und hervorragend ist. Diese Gabe der Selbsterkenntnis, ein außergewöhnlicher Dichter zu sein, besaß er nämlich. Als er 60 wurde, beschwerte er sich im Brief an einen Freund, er habe keine einzige Glückwunschkarte erhalten. Er hatte das Gefühl, vollständig verlassen zu sein, das Gefühl, für niemanden zu schreiben. Ich denke, dass auch diese Einsamkeit, diese Verbitterung eines einsamen Dichters, die Aussage von das Land Ulro beeinflusst. Interessant war für mich immer sein Verhältnis zum Katholizismus. Das war natürlich immer eine gespannte Angelegenheit, aber zum Schluss mit der Rückkehr nach Krakau und dem polnischen Papst, mit dem er ja dann einen Briefwechsel hatte, ist er auch sozusagen nicht in die Arme der Kirche zurückgekehrt, aber doch wieder als ein Gesprächspartner angenommen worden. Er war natürlich nicht mehr ein naiver Katholik im Sinne der Zugehörigkeit zu einem Glauben, sondern er gehörte zu denen, die eben auf eine sehr subtile und durchdachte Weise sozusagen den Anteil der Kirche an der Herausbildung der Zivilisation anerkannt hat. Und insofern war er, als er dann im hohen Alter in Krakau starb, mit sich im Reinen. Und das hat mir immer sehr eingeleuchtet, wie ein Mensch mit diesen Erfahrungen und diesem langen Leben dann zum Schluss tatsächlich in Ruhe und in Frieden die Augen schließen konnte. Miłoszs Tod ist ein großer Verlust für die literarische Welt und für Polen. Aber wir finden Trost und Rat in dem, was er uns hinterlassen hat, wie zum Beispiel die Drohung in dem Gedicht an jene, die einem einfachen Mann Leid zufügten. Ihr, die ihr Leid über den einfachen Mann brachtet, ihr, die ihr über sein Leid lachtet, fühlt euch nicht sicher. Der Dichter erinnert sich. Ihr könnt ihn töten, ein neuer wird auferstehen. Taten und Worte, nichts wird vergessen sein. Diese Worte Czesław Miłosz zieren ein Denkmal, das im Jahr 1980 zur Erinnerung an den Aufstand der Werftarbeiter in Gdansk errichtet wurde. Es sind Zeilen, die er 1950 geschrieben hatte und die erst drei Jahrzehnte später erstmals in Polen veröffentlicht wurden. Was groß war, hat sich als klein erwiesen. Czesław Miłosz von Grace Yoon. Aus dem Englischen von Anna Panknin. Aus dem Polnischen von Beata Burger. Es sprachen Hans Bayer, Kerstin Fischer, Jochen Langner, Claudia Mischke, Josef Tratnik und Bruno Winzen. Ton und Technik Gunther Rose und Beate Braun. Regie Grace Yoon. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.